mein Name ist Jana und ich habe das Skript geschrieben zu Geschichten eines Champions, dem ersten Teil des Pokémon-Hörspiels des Miauzgenau-Podcast. Hallo, ich bin Valentina und ich spreche den Charakter Cynthia im Hörspiel Geschichten eines Champions. Hey, ich bin Benny und ich spreche den Ethan in Geschichten eines Champions. Ja, also Pokémon kenne ich schon ewig, seit das erste Mal auf RTL 2 oder so lief. Mein Background zu Pokémon besteht im Grunde daraus, dass ich vor einigen Jahren, als damals Pokémon HeartGold und SoulSilver für Nintendo rausgekommen sind, ich mir HeartGold gekauft habe, weil ganz viele Leute aus meinem Freundeskreis das halt auch gespielt haben. Ich habe tatsächlich auch mit Pokémon Blau auf dem Game Boy Color angefangen. Obwohl ich erst 1997 geboren wurde und so, als ich dann in das Alter kam, wo ich dann auch Pokémon spielen konnte, war ja dann, glaube ich, schon die zweite oder dritte Generation draußen. Aber meine Cousine, die ein bisschen älter ist als ich, hatte eben den Game Boy Color mit Pokémon Blau und sie wollte dann unbedingt die dritte Generation spielen auf dem Game Boy Advance und ihre Mutter hat gesagt, dass sie den nur bekommt, wenn sie ihren alten Game Boy mir schenkt. Und so kam ich dann zu meiner blauen Edition und habe die rauf und runter gespielt, obwohl ich nicht lesen konnte. Ich kam dann immer nur bis Rocco, habe verloren und habe das Spiel neu gestartet, weil ich einfach nicht wusste, dass das Spiel dann noch weitergeht. Ja, als es dann irgendwie als Spiel auch nach Europa eben kam, auf dem Gameboy, also hatte ich nie einen Gameboy irgendwie. Deswegen habe ich auch die ersten Spiele gar nicht gespielt, damals, als sie dann auch in der Schule und so populär waren. Aber ja, ich habe das später dann irgendwie nachgeholt mit Emulatoren und so am PC, kann man ja dann auch mal das ausprobieren. Die Spiele an sich vom Spielflow her sind nicht so meins, aber an sich habe ich, ich finde Pokémon an sich ganz, ganz nett irgendwie. Ich kenne es auch halt schon fast mein ganzes Leben lang irgendwie, es ist ja immer da gewesen. Ich hatte halt auch ein paar Leute im Freundeskreis, die halt die Karten gesammelt haben. Ich habe selber auch einige, obwohl ich halt eigentlich nicht der größte Pokémon-Fan bin tatsächlich. Nee, und dann habe ich mir halt das Spiel für den Nintendo halt auch gekauft, habe das auch gespielt, viel dann halt auch mit Freunden zusammengespielt. Und ja, man hat halt auch Pokémon untereinander ausgetauscht. Mein Starter-Pokémon war damals übrigens der Feuerstarter. Mit der Zeit hat dann mein Bruder auch Pokémon gespielt. Der ist 2 Jahre jünger als ich. Und deshalb ist es eigentlich das, was ich am meisten mit Pokémon verbinde, diese Erinnerungen. Ja, dann halt so das, was man so durch Freunde halt noch mitbekommt. Viele aus meinem Freundeskreis spielen halt ja mehr oder weniger aktiv Pokémon Go. Da kriegt man halt auch mal ein bisschen was mit, wenn dann wieder irgendwer erzählt, ja, ich habe mir jetzt ein Shiny von dem und dem Pokémon gefangen oder dieses und jenes. Und ja, das ist im Grunde so der wichtigste Background, den ich zu Pokémon habe. Es ist nicht so viel. Ich habe den Anime von Pokémon tatsächlich nie so aktiv geschaut als Kind. Wir haben eigentlich immer nur Kika geschaut und da kam Pokémon natürlich nicht vor. Aber einmal habe ich mir dann von meiner Cousine die VHS-Kassette zum ersten Pokémon-Film ausgeliehen und nie wieder zurückgegeben. Ich habe diese Kassette bis heute und diesen Film haben wir auch ständig geschaut und ist auch, ich glaube, tatsächlich sogar einer meiner All-Time-Favorite Filme von allen. Und dann erst als Teenager, so ungefähr, hat das angefangen, dass ich mir den Pokémon-Anime auch mehr angeschaut habe. Da bin ich dann tatsächlich mit Diamond und Pearl eingestiegen, weshalb ich mit diesen Staffeln auch so sehr viele nostalgische Erinnerungen verbinde. Und dass ich dann wirklich die erste Staffel von Pokémon gesehen habe, das kam dann erst so mit 16, 17, 18 um den Dreh. Aber deshalb bin ich nicht weniger Fan eigentlich. Mein Lieblings-Pokémon, das ist eine schwere Frage. Ja, also mein Lieblings-Pokémon ist Glurak und ja, wahrscheinlich, weil es aussieht wie ein Drache. Ich mag sehr gerne Drachen, deswegen mag ich Glurak sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne Dragoran. Also ich fand früher bei der Serie, fand dieses von James immer cool, Palimpalim. Das fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht wieso, es ist komplett useless. Aber ich fand's toll. Ich mag viele unfassbar gerne und oft ändert sich das auch, je nach meiner Tagesverfassung. Aktuell ist einer meiner Favoriten Rayquaza, weil es einfach eine ultra coole Legende ist und auch eine recht tiefgründige Bedeutung, wie ich finde. Shiggy ist echt cool, vor allem mit der Sonnenbrille war immer, gerade früher als Kind irgendwie, wo Ash dann halt auch Shiggy getroffen hat und so und eben mit der Sonnenbrille, das war einfach super. Und Akani finde ich ziemlich cool. Und ja, das ist so, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich mag Feuer-Pokémon sehr gerne. Aber jetzt zum Beispiel aus der neuesten Pokémon-Generation ist komischerweise Kuruin einer meiner Favoriten. Ich habe dieses Pokémon gesehen und ich dachte mir nur, okay, die neuen Pokémon sind wirklich verdammt schlecht. Kuruin ist das schlechteste Pokémon, das ich jemals gesehen habe. Und in diesem Hass auf Kuruin habe ich irgendwann angefangen, es zu lieben. Und jetzt ist es eigentlich auch eins meiner Favoriten. Meine bisherigen Erfahrungen, was ja Schreiben angeht, sind im Grunde eigentlich nur darauf basierend, dass ich in meiner Freizeit als Hobby so ein bisschen Fanfiction schreibe und halt damals in der Schule einfach auch immer sehr viel Spaß daran hatte, wenn halt der Lehrer gesagt hat, so, ihr müsst jetzt einen Aufsatz schreiben oder ihr sollt halt irgendwie so ein bisschen, ja, freies Schreiben irgendwie, ja, schreibt mal irgendwie da eine Szene in dem Buch um, weil das Buch so schlecht ist, was wir als Schullektüre hatten oder, ja, solche Sachen halt. Dass wir halt irgendwie, ja, frei irgendeinen Text uns ausdenken sollten oder umschreiben sollten. Genau, dann schreibe ich halt in meiner Freizeit halt ein bisschen was. Und du hast ein Hörspielskript noch nie in der Art gemacht, aber man kann es ja mal versuchen. Und ist halt auch eine neue Erfahrung, die man halt dadurch macht, weil es halt eine ganz andere Art ist, halt eine Geschichte zu erzählen. Ob man jetzt halt einen Fließtext hat, wie in einem Buch, oder ob man sagt, man hat halt nur... Ja, das, was halt die Leute im Grunde sprechen und alles andere wird dann halt später durch Musik und Effekte noch hinzugefügt. Ich habe von Geschichten eines Champions erfahren. Da habe ich die Podcast-Folge kurz und feinstofflich gehört. In der Folge hast du eben den Casting-Aufruf gestartet. Und da war ich gerade so gegen Ende meiner Sprecherinnen-Ausbildung und das dann so als meine Chance gesehen. Tatsächlich war das auch erst die zweite Folge, die ich jemals von deinem Podcast gehört habe. Aber ich war auf Anhieb irgendwie ein voll großer Fan, weil ich halt auch voll Pokémon liebe. Und ich finde einfach, dass du das echt schön machst. Und dachte dann irgendwie, dass es einfach so sein soll, dass dann ausgerechnet ganz, wenn ich anfange, deinen Podcast zu hören, dass dann gleich der Casting-Aufruf kommt und habe mich da berufen gefühlt. Also... An sich habe ich da schon immer Bock drauf gehabt irgendwie, also schon, naja, immer ist falsch, aber sehr lange. Ist auch der Grund, warum ich ein ganz gutes Mikrofon habe, so jetzt nicht top-notch, aber es hört sich halt schon anständig an, weil ich halt sowas auch gerne machen wollte. Es ist halt irgendwie nie dazu gekommen, bis dann eben du auf mich zugekommen bist. Und mich eben gefragt hast, habe ich mich natürlich erstmal gefreut, weil ich halt wirklich Lust auf sowas hatte immer. Im Endeffekt, mir war es erstmal nicht so wichtig, was ich da spreche so. Also jetzt, ob es jetzt Pokémon ist oder Digimon oder Sailor Moon meinetwegen, hätte ich alles gerne gemacht so. Aber Pokémon ist schon cool, auf jeden Fall. Genau, hörspieltechnisch, meine Erfahrungen basieren darauf, also ich habe in meiner Jugend sehr, sehr viel 3 Fragezeichen gehört. Tue das auch immer noch. Ansonsten höre ich relativ wenig Hörspiele, weil ich einfach auch nicht so viele coole Hörspiele tatsächlich kenne. Und das, was ich gerne als Hörspiel hören würde, gibt es halt teilweise nur auf Englisch. Und ich finde halt englische Hörspiele sehr, sehr, sehr anstrengend. Weil wenn ich ein Hörspiel höre, möchte ich mich halt auch so ein bisschen, ja, entspannen oder nebenbei halt irgendwie Haushalt machen. Und dann möchte ich mich halt nicht auch noch jetzt sehr, sehr stark da konzentrieren müssen auf das, was ich da höre. Und deswegen bleibe ich da dann überwiegend im deutschen Raum und ja, mache mir dann lieber meine 3-Fragezeichen-Folge an, die ich zum 5. Mal gehört habe, aber das ist dann okay. Als ich erfahren habe, dass ich Cynthia sprechen darf, habe ich mich irrsinnig gefreut, weil Cynthia natürlich ein super cooler Pokémon-Charakter ist. Wobei ich sie tatsächlich auch gar nicht so gut kannte, denn ich habe die Gen 4-Spiele bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt gehabt. Und ich habe ja schon gesagt, mit dem Gen 4 Anime verbinde ich sehr viel, aber da kommt Cynthia ja gar nicht so viel vor. Und habe dann eben, als ich erfahren habe, dass ich sie sprechen darf, angefangen, Platin zu spielen. Ich bin zwar mit dem Durchlauf noch nicht fertig, aber das will ich auf jeden Fall noch machen. Aber ich habe dann auch, während ich mich mit ihrem Charakter befasst habe, echt so eine richtige Fanliebe für sie entdeckt. Also ich bin jetzt echt ein richtiger Cynthia-Simp geworden. Cynthia habe ich als sehr starke Sprecherin auch erlebt. Und mir gefällt auch wirklich, was sie daraus gemacht hat und was du dann auch am Ende daraus gemacht hast. Also es ist wirklich sehr schön anzuhören auch. Wenn ich Cynthia beschreiben müsste, würde ich sagen, dass sie einerseits eine besonders starke Kämpferin ist, gleichzeitig eine smarte und interessierte Forscherin und einfach eine verdammt coole, starke Frau. Und all diese Aspekte schließen sich bei ihr halt auch nicht im geringsten aus. Das läuft so Hand in Hand bei ihr. Und ja, sie hat mich ja dann auch so fasziniert, dass ich dann eben auch für meinen YouTube-Kanal eine Charakteranalyse zu ihr gemacht habe. Ja, also ich habe mich wirklich sehr ausführlich mit ihr befasst. Ich denke mal, für Ethan ist Cynthia definitiv... Er hat ja auch am Anfang angefangen, sie immer zu siezen. Also sie ist auf jeden Fall eine Respektsperson. Sie ist ja auch quasi vor ihm schon Champion gewesen. Also definitiv ein bisschen älter. Und sie weiß halt auch super viel. Gerade in der Situation mit den Ruinen. Sie geht ja mit ihm dahin, sie liest die Texte vor, die sie übersetzt hat. Klar, also er findet sie, denke ich mal, ziemlich cool. Er findet halt auch gut, sie ist ja auch ein ehemaliger Champion. Er hat da halt diese gewisse Parallele, dass die sich halt, ja, eine gewisse, ja, Erfahrung halt auch teilen, dass sie beide halt im Grunde da das Gleiche durchgemacht haben. Sie versteht ihn in der Beziehung ja, glaube ich, auch ziemlich gut, weil das war ja auch am Anfang, wo Eich zu ihm meinte, so, ja, Ethan, du bist jetzt Champion. Klar, da kommt halt auch ein gewisser Ruhm und eine gewisse Verantwortung mit. Und Cynthia kennt das im Grunde ja auch. Sie hat es ja auch durchgemacht. Also ich denke mal, da haben die halt eine Ebene, auf der sie halt sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben und halt auch sie ihn dadurch relativ gut versteht. Dann agieren sie halt auf dieser Ebene. Sie wollen halt beide dieses Mysterium lösen, sind da beide sehr, sehr wissbegierig. Cynthia hat natürlich da noch diesen Hintergrund, dass sie halt sehr viel Erfahrung mit Runen, Legenden, sie kennt sich da halt sehr, sehr gut aus. Ich denke schon, dass für Ethan... auch ziemlich auch wieder ein tolles Erlebnis war, halt einen anderen Champion zu treffen und zum einen und zum anderen eben dass er was mit ihr unternimmt und auf dem Geheimnis von Arceus auf den Grund geht. Die beiden haben halt eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr schöne Chemie. Die kommen sehr gut miteinander klar. Das ist eine, ja, im Grunde eine schöne Freundschaft. Dass die beiden halt, ja, sich einfach gut verstehen. Und ich denke, wenn Ethan nicht jetzt andere Pläne hätte und weitergemusst hätte und vielleicht selber sagt, okay, ich will jetzt dieses und das noch erforschen, dann hätte ich mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen können, dass die beiden halt auch durchaus noch längere Zeit zusammengereist wären und sich da gut verstanden hätten und gut ergänzt hätten. Du kannst mich gerne auf meiner Forschungsreise begleiten. Aber ich denke, es gibt einen schnelleren Weg für dich nach Hause. Der Wirt der Berghütte prahlt immer wieder mit seinem Abra und es kann dich sicher mit seinen Kräften wieder heimschicken. Ich werde fragen. So gern ich dich auch begleiten möchte, ich vermisse meine Heimat und war ja eigentlich selber gerade dabei, einem Geheimnis nachzugehen. Cynthias Wahrnehmung von Ethan ist, glaube ich, dass sie ihn so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen möchte, sich gleichzeitig aber auch super geehrt fühlt, dass sie mit ihm, der ja auch ein Champ ist, gemeinsam dieses Abenteuer erleben darf und dieses, ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern darf, aber dieses ganz besondere Ereignis mit ihm erleben darf. Also sie fühlt sich unglaublich geehrt. Gleichzeitig fängt sie ihn aber auch in einigen Punkten so ein bisschen auf, wo er sich teilweise überfordert fühlt. Und ich glaube, dass die beiden sich da so als Abenteuerteam relativ gut ergänzt haben. Wie betrachtet Cynthia Ethan? Ich denke mal, sie wird halt ihn sehr, sehr interessant finden im ersten Moment auch, weil er kommt zu ihr mit einem mysteriösen Pokémon, worüber sie schon sehr viele Legenden und halt Geschichten gehört hat. Also sie ist halt da sehr erfahren und kennt sich da halt auch aus und versteht halt in dem Sinne auch erstmal viel, viel mehr als er und halt auch diesen ganzen Background. Wegen Ethan ist ja erstmal noch sehr, boah, ja, da ist dieses Pokémon und ich weiß halt eigentlich gar nicht so genau, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich brauche hier Hilfe, ich brauche hier Informationen, weil ich das halt alles noch gar nicht so erfassen und verstehen kann. Und für Cynthia ist das halt so ein, boah, krass, das Pokémon, worüber ich schon so viel gelesen habe, worüber ich schon so viel weiß. Und jetzt steht das vor mir, das ist für sie halt eine ganz, ganz andere Ebene. Für sie ist das ein viel krasser, schockender Moment. Und also sie wird da halt, sie zeigt da halt sehr, sehr stark Interesse an Ethan und an seinem Pokémon und möchte dann halt auch unbedingt halt da diese Chance nutzen, mehr zu erfahren. Und da ist Ethan natürlich ein perfektes Mittel für sie. Was ich an Ethan als Protagonist besonders interessant finde, ist, dass er ja auch tatsächlich der Heartgold und Soulsilver Protagonist ist. Das heißt, dass viele von uns ihn oder sein weibliches Pendant auch schon selbst gespielt haben. Und das erhöht, glaube ich, nochmal das Identifikationspotenzial mit ihm. Gleichzeitig weiß er ja auch selber nicht so genau, was da passiert. Und wir erleben und erfahren das somit mit ihm zusammen, was aus ihm echt einen ziemlich starken und ja eben auch nachfühlbaren Protagonisten macht. Also ich habe ja keine Vorlage an den Spielen jetzt, also Silber, Gold und so, das habe ich nicht wirklich gespielt. Deswegen, ich kenne den erst wirklich seit dem Hörspiel. Also er ist sehr offenherzig und freundlich, ja, also halt aufgeschlossen anderen gegenüber und neugierig und abenteuerlustig. Ich wusste halt nicht, wie der Charakter angelegt werden soll, hatte aber die Vorlage, dass Dominik halt schon den Anfang von Eich und Ethan schon ein bisschen vorgearbeitet hatte und da halt schon sozusagen ein bisschen Material sozusagen existierte, woran ich mich dann halt orientieren konnte, okay, das ist halt diese Intention, die Dominik mit diesem Charakter verfolgt. So möchte er diesen Charakter aufbauen. So funktioniert dieser Charakter. Ja, so ist im Grunde dieser Charakter. Das ist so, wie verhält er sich? Und genau, da habe ich dann halt auch an die Hand bekommen, so ja, so und so würde der in der und der Situation reagieren. Und klar, das war halt am Anfang noch so ein bisschen Findungsphase. Da hat man dann halt erstmal geschrieben so, wie würde ich halt diesen Charakter schreiben? Habe ich dann halt auch geschrieben erstmal. Und dann kam halt von Dominik noch so, ja, an der einen Line würde er vielleicht das und das Wort eher verwenden oder so. Und das hat sich dann halt so ein bisschen eingespielt so im Verlauf des Schreibprozesses. So die ersten zwei Szenen war dann halt noch so ein bisschen mehr Austausch im Grunde, wie man den Charakter halt am besten schreibt, wie man den aufbaut, wie er sich verhält. Und zum Ende hin wurde das halt einfach ja immer weniger, weil man den Charakter dann halt auch einfach so ein bisschen verinnerlicht hat und wusste, okay, wie würde der Charakter in so einer Situation reagieren? Sie verstehen nicht. Ich meine kein Pokémon, das Materie beeinflussen oder zum Leben erwecken kann, sondern ein Pokémon, das mächtig genug ist, aus dem absoluten Nichts heraus neue Pokémon zu erschaffen. Aus dem Nichts heraus, so wie ein Ethan? Was genau hast du erlebt? Wo bist du diesem Pokémon begegnet? Schon ziemlich krass. Also wir gehen ja quasi rein, als er schon Champion ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie losgeht und zum ersten Mal, sage ich mal, jetzt auf Team Rocket trifft oder so, ja, dass man erstmal vielleicht auch eingeschüchtert sein kann. Aber der hat ja Team Rocket auch schon bekämpft und so. Dann ist man ja schon viel tougher drauf und man kennt die Sachen. Der kann mit Pokémon umgehen, der weiß, wie er sich zu verhalten hat, damit die Pokémon ihn auch respektieren und mit ihm zusammen kämpfen. Und das ist ja nichts, was man von Anfang an hat. Das erarbeitet man sich ja. Manche Pokémon, also zum Beispiel Arceus, kannte ich so als Pokémon halt zum Beispiel nicht. Und musste mich dann halt auch erstmal damit auseinandersetzen, okay, was ist das für ein Pokémon, was hat das sozusagen für Kräfte, wie funktioniert das alles? Und da bin ich halt sehr froh, dass ich dann immer fragen konnte, so Dominik, wie funktioniert das, erklär mir das mal bitte kurz. Und ja, deswegen, ich glaube, da haben wir halt auch ganz, ganz gut zusammengearbeitet. Wenn ich halt Fragen hatte, habe ich halt was nachgefragt und er hat mir dann halt auch soweit ganz gut weitergeholfen. Ich hoffe, dass das soweit dann ganz gut funktioniert hat. Ich finde auf jeden Fall, dass es Pokémon super steht, auch in so eine mystischere, nahezu dunklere Richtung zu gehen. Dadurch, dass die Welt der Pokémon eben so viele Geheimnisse birgt, finde ich, ist es nicht immer so schlüssig, nur diese happy, leichten Geschichten zu erzählen, wie das der Anime auch teilweise macht. Da ist es ja auch so, dass es, wenn es in so eine düsterere Richtung geht, sind das halt einzelne Folgen oder Filme oder sowas in der Art. Und das Hörspiel hat es, finde ich, auch nochmal geschafft, das nochmal, ja, eine Geschichte zu erzählen, die Erwachsene in den Bann reißt, die aber auch jetzt nicht zu viel für ein jüngeres Publikum wäre. Und hat da wirklich einen sehr guten Weg gefunden, diese Mythologien, die in Pokémon in vielen Stories so eng verwoben sind, aber oft auch nicht so direkt ausgesprochen werden, ja, nochmal zu visualisieren in einem auditiven Sinn. Und ich meine, Arceus ist ja auch nicht irgendein Pokémon, das ist ja der Pokémon-Gott. Und ja, da hat sich so eine Story natürlich auch sehr angeboten. Also, Incognito, keine Ahnung, das erste Mal gehört, als irgendwann mal so eine Werbung von einem Pokémon-Film eben im Fernsehen lief, ganz früher noch. Ansonsten kein größerer, weiterer Bezug dazu, außer dass die aussehen können wie Buchstaben. Keine Ahnung, ich fand die schon irgendwie lustig so, aber jetzt kein krasser Bezug. Und Arceus, ja, wusste ich auch nicht, dass das der übelste Pokémon-Gott ist, sag ich mal. Hatte ich keinen Plan. Es ist halt ein Pokémon wie jedes andere erstmal im ersten Moment für mich gewesen. Irgendwie, es hätte auch genauso gut Deponitox sein können. Mystische Storytelling finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut. Zu den Incognito gab es ja damals in HeartGold auch schon, ja, da wurden die ja auch schon erwähnt. Da konnte man die, glaube ich, irgendwie sammeln oder so. Und ich glaube, ich habe sie nie komplett zusammenbekommen, aber da wusste ich zumindest schon mal, okay, die haben da mit den Ruinen irgendwas zu tun, da war schon so ein bisschen Background da. Ja, also zum Beispiel, dass die Incognito Leute einfach irgendwo anders hin teleportieren können, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also das ist auch schon krass, und dann, dass die so auf Arceus reagieren und überhaupt, wie gesagt, durch das Hörspiel habe ich ja erst wirklich mitbekommen, dass das eben so ein krasses Pokémon ist. Und ja, dann sieht man es natürlich irgendwie schon mit anderen Augen. Was bist du denn? Bemerkenswert. Du scheinst ein ganz außergewöhnliches Pokémon zu sein. Ich habe noch keins wie dich bisher gesehen. Von Arceus habe ich halt vorher gar nichts gehört, den kannte ich halt einfach grundsätzlich gar nicht. Und da habe ich mich dann halt mit den Mythen beziehungsweise um dieses Pokémon dann halt auch ein bisschen befasst und wie das alles so ein bisschen zusammenhängt, und das war schon ganz cool, und dass man sich da halt auch noch ein bisschen mit befassen konnte und so, ja, magische Hintergründe sind sowieso immer ganz cool, weil da kann man dann halt meistens auch ein bisschen, ja, sich freier halt auch ein bisschen gestalten und was sich was ausdenken, was da halt ganz gut dann zu passt und was man da dann halt noch hinzufügen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass Ethan auf Cynthia getroffen ist. Und ich denke auch, dass Arceus nochmal vorkommen wird. Cynthia? Diese Bilder? Kannst du das auch sehen? Tausende von Toten und Verletzten. Oh Gott, mir ist so schlecht. Welche Bilder? Ethan, geht's dir gut? Du machst mir Angst. In der Vorlage haben wir ja gerade, als das Leben sozusagen, als das neue Pokémon da erschaffen wird, haben wir einfach diese Bildsequenzen, wo einfach ganz, ganz viele Bilder und wirre Farben und Formen uns gezeigt werden. Und im Spiel passiert da ja sozusagen erstmal prinzipiell nicht viel. Das war ja dann eine Szene, wo man sehr viel dann halt auch über Text und Gespräch zwischen Cynthia und Ethan füllen musste. Die größte Problematik war im Grunde, okay, dieser Dialog existiert komplett gar nicht. Wir haben aber das Glück, wir haben zwei Charaktere, die halt irgendwie miteinander interagieren können. Weil hätten wir jetzt zum Beispiel nur Ethan in der Höhle gehabt, wäre es ja nochmal deutlich schwieriger gewesen, weil man hat ja dieses tolle Show, Don't Tell, da muss man ja dann im Grunde gucken, wenn wir nur Ethan gehabt hätten, wie hätten wir das dem Hörer transportiert, ohne halt ständig zu sagen, oh, jetzt passiert mir dieses, jetzt passiert mir jenes. Weil da hat er halt keinen gehabt zum Interagieren. Da war ich sehr froh, dass wir da Cynthia als zweiten Charakter hatten, dass man dann halt zwischen den beiden so ein bisschen, ja, Story aufbauen konnte, dass sie halt ein bisschen gesagt haben, okay, wir müssen halt jetzt in der Szene so ein bisschen Panik und Spannung und sowas erzeugen. Okay, wir interagieren jetzt einfach mit den beiden Charakteren, dass halt die beiden sich auch einfach Sorgen umeinander machen, sich fragen, weil sie wissen beide nicht genau, was passiert jetzt hier, ist das eventuell gefährlich für mich persönlich? Und dass man da dann halt einfach sagt, okay, die machen sich Sorgen umeinander und dass man da ganz einfach halt ein bisschen, ja, Spannung einfach dadurch auch erzeugt, okay, wir wissen nicht, was passiert jetzt hier. Wahrhaftig, Arceus hat dir ein Giratina erschaffen, Herrscher über die Zerrwelt. Es ist einfach aus dem Nichts entstanden. Das ist unglaublich und erschreckend zugleich. Was mache ich nun damit? Erstmal hat er Arceus, das gibt er weg, also beziehungsweise lässt er frei. Dann kriegt er ein Giratina, das schenkt er einfach Cynthia. Ich kann auch schon irgendwo nachvollziehen, dass er sich der Verantwortung vielleicht nicht so gewachsen fühlt, vor allem weil er sie einfach geschenkt bekommen hat und es sich nicht verdient hat. Gerade Ethan, der halt Pokémon auch sehr respektiert, der ist jetzt nicht irgendwie so ein Goon von Team Rocket irgendwie, der sich denkt, haha, geil, den kann ich jetzt meinem Chef bringen oder so, sondern er respektiert die halt, sie sind auf einer Ebene. Jetzt hat Cynthia, jetzt habe ich dieses Giratina. Was wird sie jetzt damit machen? Wird da nochmal näher drauf eingegangen, was dann da noch passiert? Oder geht die Story, folgt sie dann eher Ethan, der dann noch eigene weitere Abenteuer erlebt? Ich mag auch an dem Hörspiel und an dem ganzen Skript, dass es eine für sich alleinstehende, runde Geschichte ist, die einfach Spaß macht zu hören und die jetzt keinen unbefriedigenden Cliffhanger am Ende hat. Aber gleichzeitig hat man noch so viele Fragen, dass man total gespannt ist, wie es weitergeht. Also in der Hinsicht bin ich dann doch auch irgendwo noch Fan des Hörspiels und des Podcasts, dass ich da halt auch so privat total gespannt bin, wie es weitergeht. Das Originalmaterial hat ja zumindest schon mal eine grobe Story vorgegeben. Man sehe mal ab vom Anfang und vom Ende, was halt ja frei sozusagen war. Aber im Grunde war ja schon so eine gewisse Story vorgegeben. Man wusste, okay, da müssen wir am Ende hinkommen mit der Geschichte. Dann hat man halt sozusagen ja viel Text sozusagen von den anderen Charakteren, vom Hauptcharakter, also von Ethan ja, soweit erstmal als mal gar nicht, weil es ja der Hauptcharakter ist, der in den Spielen ja nicht spricht in dem Sinne. Und dann hat man sich halt einfach erstmal damit befasst, hat halt ein Transkript sozusagen von dem Originalmaterial sich gemacht bzw. machen lassen. Das habe ich tatsächlich nicht selber geschrieben. Aber genau, dann hat man sich das halt sozusagen erstmal das Transkript angeguckt, hat geguckt, okay, ich teile mir das jetzt erstmal in Szenen, dass ich halt eine gewisse Strukturierung in dem ganzen Ding drin habe. Und dann habe ich mich da halt so szenenweise ja, vorgearbeitet. Ich habe dann mit Szene 1 angefangen, habe mir angeguckt, was sagen die Charaktere, was muss man da jetzt ausbauen, was muss man eventuell noch erklären, was muss man eventuell umschreiben, beziehungsweise was muss man halt ändern, damit es halt ja logisch Sinn ergibt. Das war ja auch am Anfang so, okay, wie bekommt Ethan das Arceus-Pokémon? Das musste man ja auch dann erstmal noch ja, ein bisschen weiter ausbauen, weil in dem Event bekommt er das ja einfach so, ja, hier, bitteschön, da hast du das Pokémon. Das konnte man sich dann irgendwie runterladen oder hat das einfach irgendwie bekommen. Und das musste man ja natürlich für das Hörspiel erstmal ja, erklären. Ich habe mich mit den Mysterien, die diesen Ort umgeben, eingehend beschäftigt. Und die Sinnoh-Ruinen erinnern mich außerdem stark an meine Heimat, die Sinnoh-Region. Erst dachte ich, das läge daran, dass es hier so viel Schnee gibt. Aber ich lag falsch. Es muss noch einen anderen Grund geben. Dieser Ort ist einfach besonders. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das Hörspiel als Medium ist für mich als Sprecherin natürlich super interessant, weil es ist ja was anderes als ein Hörbuch, wo man das einfach vorliest, natürlich auch irgendwo performt, aber in einem viel zurückhaltenderen Rahmen. Es ist was anderes als eine Werbung, die man einspricht, weil man hat eben einen Charakter, den man spielt und man muss dieser Charakter sein. Gleichzeitig, also man ist Schauspielerin, aber dadurch, dass die Leute, die Zusehenden oder Zuhörenden einen ja nicht sehen, muss man all das, was Schauspielende mit ihren Gestiken auch ausdrücken können, einzig und allein mit der Stimme hinkriegen. Und insofern ist es in manchen Aspekten vielleicht sogar noch herausfordernder, als wenn man das als Schauspielerin performen würde. Aber es hat auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht. Und nachdem ich dann auch so die ersten Takes aufgenommen habe, war ich auch so in der Rolle drin, dass ich mich wirklich so als Cynthia gefühlt habe. Also es ist ganz klar bei einem Hörspiel, du hast halt, das ist ja auch eine schauspielerische Leistung irgendwo und du bist noch mehr darauf angewiesen, wie du Sachen sagst, weil du hast nicht deinen Körper, um deine Emotionen rüberzubringen, um deine Beweggründe rüberzubringen. Also wenn ich auf der Bühne stehe und jemandem ins Gesicht haue und sage, ich hasse dich, dann ist es was anderes, als wenn ich einfach nur ich hasse dich sagen kann. Da muss man eine ganz andere Performance bringen, um das dem Hörer auch glaubhaft zu machen. Ob ich Ihrem Rat folgen soll? Bis zu den Alfruinen ist es gar nicht mehr so weit. Und es kann sicher nicht schaden, sich dort einmal umzusehen. Es gibt mehrere Szenen, die ich ja zum einen interessant, schwierig oder auch sehr cool zu schreiben fand. Zum einen haben wir natürlich relativ am Anfang eine Szene, wo ja im Grunde Ethan erstmal bei den Ruinen ankommt, weil das auch eine für mich im Grunde der ersten Szenen war, die ich geschrieben habe. Und klar, das ist die erste Szene, die man schreibt, die ist sowieso so ein bisschen irgendwie was Besonderes. Und da ging es dann ja auch erstmal darum, okay, wir erklären erstmal, warum ist er da überhaupt? Wie kommt er da hin? Was ist da im Vorfeld erstmal alles passiert? Da musste man ja diesen Kniff machen, da gab es dann ja keinen Counterpart, mit dem er im Grunde am Anfang sprechen konnte, bevor er da halt in den Alfruinen ist und da dann anfängt, mit den Leuten zu interagieren. Hatten wir ja vorher keinen Gesprächspartner. Das heißt, da musste man dann gucken, okay, wie bauen wir das halt irgendwie logisch erstmal auf, dass wir da halt erstmal über dieses Hörspiel überhaupt ja, einen guten Einstieg haben. Das war am Anfang ein bisschen knifflig, aber hat halt auch irgendwie Spaß gemacht, das so ein bisschen zu ergründen. Oh, entschuldige vielmals. Ich war einfach so aufgeregt. Du liebe Zeit, ist mir das peinlich. Ist dir auch nichts passiert? Autsch. Schon in Ordnung. Mir geht es gut. Und ja, dann besonders die Szenen mit Julian Albert sind alle irgendwie so ein bisschen meine Lieblingsszenen, weil ich einfach Julian einfach als Charakter irgendwie super toll finde und ich mag den total gerne. Weil der ist so ein bisschen durcheinander, durch den Wind, so ein bisschen, ja, overhyped auf alles. Und der ist einfach super knuffig, ich finde den super, ich liebe diesen Charakter. Es hat mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht, den zu schreiben in seiner ganzen Art halt einfach. Und wie er halt auch mit Ethan interagiert, das war einfach super. Vor den ersten Szenen mit Cynthia hatte ich ein bisschen Angst, weil ich von Dominik so gesagt bekommen habe, ja, das ist voll die krasse Person. Die ist voll cool drauf und die ist so krass. Und ja, da war ich erstmal so ein bisschen eingeschüchtert, okay, ich hoffe, ich schaffe das, diesen Charakter halt auch irgendwie, ja, das würdig zu werden und das halt auch vernünftig umzusetzen. Und ja, im Grunde war es dann aber gar nicht so schlimm, weil ich dann doch irgendwie relativ gut in den Charakter reingefunden habe und sie mir halt dann auch als Charakter einfach auch Spaß gemacht hat, sie zu schreiben. Arceus wandert durch Gedanken. Arceus Stärke wuchs wie Ranken. Hoch hinauf und griff als Pranken nach uns Narren, die wir sind. Arceus, als alles begann, Arceus treibt die Sterne an, Arceus zieht in seinen Bann, diese Welt, sie ist dein Kind. Als ich dann mich selbst im Hörspiel gehört habe, habe ich mich unfassbar gefreut. Ich war einfach nochmal so stolz, bei so einem tollen Projekt dabei sein zu dürfen und dann auch noch mit so einer coolen Rolle und eigentlich auch einer größeren Rolle. Gleichzeitig fand ich super spannend, wie sich dann meine Stimme in den verschiedenen Ruinen anhört und wie es sich halt wirklich angehört und angefühlt hat, als wäre ich in dieser virtuellen Kulisse und mit dem Hall und allem und der Atmosphäre, die da geschaffen wurde. Ah, das fertige Hörspiel zu hören war, es war einerseits sehr, sehr, sehr, sehr surreal, weil du überlegst, okay, das hast du geschrieben, das sind deine Sätze, die du sozusagen dir vor ein paar Wochen überlegt hast im Grunde. Und jetzt sind da andere Leute, die das ja sozusagen performen. Das war ein sehr, sehr komisches Gefühl. Ich meine, sonst, wenn ich halt irgendwas schreibe, ist das halt mehr so, ja, für mich, eventuell noch für andere Leute, die da halt Spaß haben, das zu lesen, wenn du es halt im Internet irgendwie veröffentlichst. Aber das ist halt nie so, dass das halt irgendwie dann als Hörspiel umgesetzt wird oder was dann irgendwer halt nochmal spricht. Das heißt halt, du hast halt die Stimmen so im Kopf von den Charakteren. Das ist was ganz anderes, als wenn du da jetzt wirklich Sprecher hast, die sich den Charakteren annehmen und denen halt auch noch ein gewisses, ja, Leben einhauchen im Grunde. Und das war einfach unfassbar krass. Das Hörspiel ist so unfassbar gut geworden. Bin da so begeistert von allen Sprechern. Und es klingt einfach unfassbar gut. Da machen halt einfach alle einen richtig, richtig, richtig guten Job. Eins der ersten Gefühle so, das war auf jeden Fall, also es ist schon mal ein kompletter Unterschied, wenn man einfach nur ein Hörspiel hört oder wenn man ein Hörspiel hört, in dem man selber mitgesprochen hat. Das sind Welten. Das ist einfach, du weißt ja selber, was du aufgenommen hast, was der Text war. Und kann ja auch sein, dass in der Nachbearbeitung dann noch Dinge rausgenommen werden, Dinge irgendwie zusammengeschnitten werden, die gar nicht so direkt aufgenommen wurden. Ich habe von vielen großen Trainern gelernt, ohne die ich niemals so weit gekommen wäre. Und ohne dich wäre mein Arceus-Abenteuer sicherlich auch nicht so glimpflich ausgegangen. Keine Ahnung, ich habe halt das Origins eben mir angeschaut, weil ich mich da orientieren konnte und hab's halt quasi versucht nachzuahmen und irgendwann war Dominik halt komplett begeistert und meinte, das will ich haben. Ich hab nicht das Gefühl, dass es so extrem schwer war, an den Punkt zu kommen, wo du dann gesagt hast, das ist mein Ethan, den will ich unbedingt haben. So, dahin zu kommen, war nicht so schwer. Was schwerer war, ist, konstant auch immer wieder den Ethan hinzubekommen. Das ist manchmal auch, gerade wenn die Aufnahmesessions länger waren, manchmal ein bisschen schwerer geworden. Manchmal ging es auch total einfach. Das war ganz wild durcheinander. Ethan, der halt einfach, ja, so ein bisschen naiv und ja, das ist einfach schon sehr, sehr, sehr, sehr cool. Und Eich, der einfach sehr, sehr, eine sehr beruhigende Präsenz hat und ja, für Ethan im Grunde so einen Mentor-Charakter darstellt, das war einfach unfassbar gut. Also ich finde das Spiel super und bin immer noch voll fasziniert, dass das halt so gut geklappt hat, weil man ist sich ja selbst irgendwie mal der größte Kritiker. Und man denkt dann halt so, boah, jetzt hast du das geschrieben. Nachher denkst du dann auch so, ja, das hättest du an der Stelle aber auch noch irgendwie besser machen können. Aber gut, das wird wahrscheinlich bei jedem so sein. Ich denke, auch die Sprecher werden vielleicht dann irgendwie denken, okay, die Szene, die Line, hätte ich irgendwie noch besser machen können. Man hofft halt einfach irgendwie den Erwartungen zu entsprechen. Da jetzt auch wieder eine Pause dazwischen sein, würde ich auf jeden Fall wieder erstmal reinfinden müssen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich immer Honig da haben muss. Ja, das hat ab und zu irgendwie geholfen einfach. Manchmal hat halt irgendwie sich meine Stimme halt auch ein bisschen kratzig angefühlt oder sowas. Und das hast du dann halt auch rausgehört und auch mir gesagt. Und so eine Messerspitze Honig oder so, das hat dann ab und zu schon irgendwie geholfen. Ja, und ich spreche halt auch, wie gesagt, ich spreche einen Teenager und nicht irgendwie, ich bin ja ein bisschen älter als Ethan, deswegen ist das auch nochmal eine Herausforderung dann. Wissen Sie vielleicht... Ich habe es gesehen. Es ist wahr. Der Wächter ist zurückgekehrt. Ethan, alles in Ordnung? Ja. Ja. Ja, alles gut, Professor. Aber ich muss jetzt leider auflegen. Es haben sich gerade interessante Informationen bezüglich des Wächter-Pokémon ergeben. Ja, der Teaser am Ende war im Grunde so ein, okay, wir wollten halt was machen, dass wir den Übergang zum zweiten Teil des Hörspiels haben. Aber natürlich wollten wir jetzt halt noch keinen massiven Spoiler irgendwie einbringen, sondern einfach so ein kleines, nettes so, ja, das in die Richtung gehen wir jetzt halt mit dem nächsten Teil. Das ist so das, was euch erwartet, aber noch nicht zu viel erzählt im Grunde. Da wollte man halt so ein bisschen teasern halt einfach. Und ja, das ging im Grunde damit los, dass ich sehr, sehr viel dann auch mit Dominik darüber gesprochen habe. Wie wollen wir das umsetzen? Was wollen wir da umsetzen? Welche Art von Cliffhanger machen wir da? Es gab halt noch ganz viele ja, andere Möglichkeiten, die halt offen auf dem Tisch lagen sozusagen, was man halt noch hätte machen können. Und man hat sich dann halt am Ende im Grunde dafür entschieden, weil es halt einfach ein sehr knuffiger, kleiner Teaser ist, der aber halt noch nicht zu viel verrät. Ja, das Hörspiel endet ja mit diesem, der Hüter des Waldes ist zurückgekehrt. Und es kommt jetzt, glaube ich, sehr drauf an, wie tief man in Pokémon drinnen ist. Aber also ich meine mich zu erinnern, dass das ja auch eine Umschreibung für Celebi war. Deshalb, was ja auch nochmal ein sehr mythenumwobenes Pokémon ist, weshalb sich das in Kombination mit Arceus dann bestimmt auch nochmal ganz spannende Storylines auftun könnte. Also ja, vielleicht, also wahrscheinlich geht's in die Richtung weiter. Also ich habe ja keine Ahnung, was er noch erlebt oder erlebt hat, besser gesagt, weil es ist ja quasi, es sind ja Stories, die gibt es in der Pokémon-Welt. Stimmlich machen etc. Ich weiß nicht, wie spannend sowas wird, aber ich hoffe vielleicht irgendwie, es kommt mal eine Kampfszene vor. Das kann ich mir sehr interessant vorstellen zumindest. Von der Performance her alleine. Ah, ich soll jetzt auch so eine Art Rausschmeißer sprechen wie die Co-Hosts. Das ist mein Horror und ich dachte, vielleicht bei dem Interview nötigst du mich nicht dazu. Aber was ich den Hörenden vielleicht noch mitgeben möchte, ist, dass ich mir ganz sicher bin, dass es sich lohnen wird, auf Teil 2 und 3 zu warten. Und ich mich auch persönlich sehr drauf freue. Ja, also ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es mit Ethan und seinen Abenteuern weitergeht. Und ich hoffe, die Zuhörer sind mindestens genauso gespannt darauf. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Zusammenarbeit wieder und auf weitere Abenteuer. Ja, was kann ich den Fans im Grunde des Hörspiels sagen? Ich möchte sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch werden die weiteren Teile gefallen. Ich hoffe, ich werde weiterhin so schreiben, dass es euch irgendwie gefällt und dass es halt ja ein angenehmes ja, Hörempfinden ist. Und ja, ich freue mich selber mega auf die Arbeit daran und hoffe zu entschuldigen, dass ich von Pokémon selber nicht so viel Ahnung habe und vielleicht nicht der größte Fan bin und trotzdem aber irgendwie das halbwegs gut mache.